Aber setzt nicht euer höchstes Vertrauen in Menschen. Menschen machen Fehler. Selbst die Besten werden scheitern. Nur einer versagt nie. Also sagten die Leute, Ruhe! Ruhe! Aber er rief umso lauter, Sohn Davids, Haneni! Die Leute sagten, sei still! Er rief noch lauter. Ist es nicht interessant, dass die Menschen ihn nach seinem Vater kannten? Es kommt nicht auf deine Herkunft an. Es kommt nicht darauf an, wer du bist oder was die Leute über deine Herkunft sagen. Es kommt darauf an, was du über Jesus sagst. Das ist das Entscheidende in der Welt. Er sagt, Jesus, du bist der König. Aber was für ein König, ein dienender König. Amen. Bartimäus war ein Mann, der rief, Jesus, erbarme dich über mich. Und die Leute sagten, sei still. Er rief noch lauter, Jesus. Das letzte Mal in der Bibel, wo jemand in Jericho rief, waren es Josua und die tapferen Männer, die am siebten Tag um die Mauer Jerichos marschierten. Josua sagte, ruft, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Sie riefen alle und die Mauern Jerichos fielen. Wer rief dieses Mal? Ein Bettler. Und was geschah? Die Mauern seiner Blindheit fielen. Beides ereignete sich in Jericho. Übrigens gibt es in der modernen Militärgeschichte nur ein einziges Mal, dass ein Ort in sieben Tagen erobert wurde. Wir kennen die Geschichte von Josua und der Mauer Jerichos. Sechs Tage lang umrundeten sie die Stadt. Am siebten Tag gehörte Jericho ihnen. Aber Gott hat auch in der Neuzeit gewirkt, in Jerusalem. 2000 Jahre seit der Ablehnung von Jesus Christus wurde die Stadt von Heiden zertrampelt. Die Römer zerstörten den Tempel und die Juden wurden überall in der Welt verstreut. Doch Jesus prophezeite, dass Jerusalem wieder in die Hände der Juden gelangen würde. Und 1967, im Sechstagekrieg, am siebten Tag, gelangte Jerusalem nach 2000 Jahren wieder in die Hände der jüdischen Bevölkerung. So schafft Gott eine Parallele zwischen diesen Ereignissen. Hier sehen wir also erneut eine Parallele. Josua rief seinen Männern zu, aber hier ruft ein Bettler, die Mauern von Jericho fielen. Und eine größere Mauer im Leben dieses Mannes, seine Blindheit, fiel ebenfalls. Und als er rief, blieb Jesus stehen. Wieder eine Parallele zur Geschichte Josuas. Jesus stand still. Es gab eine Zeit, als Josua gegen die Amoriter kämpfte. Er und seine Männer kämpften nicht weit von Jericho entfernt in Gilgal. Als sie hörten, dass die Gibeoniter sie um Hilfe baten, kamen sie nach einem erzwungenen Nachtmarsch, um gegen die Amoriter zu kämpfen. Und sie hatten die Oberhand. Sie waren im Begriff zu gewinnen, aber die Sonne ging unter. Im Tal von Ajalon kann man an klaren Tagen beobachten, wie die Sonne auf der einen Seite untergeht und der Mond auf der anderen Seite aufgeht. Hier ist ein Foto des Tals von Ajalon, wo die Schlacht stattfand. Man kann sehen, wie die Sonne am Abend untergeht und der Mond auf der anderen Seite aufgeht. Als Josua merkte, dass sie an Schwung verloren, obwohl sie am Gewinnen waren und die Feinde sich zurückzogen, erkannte er, dass sie, wenn sie für die Nacht pausieren müssten, den Feinden die Gelegenheit geben würden, wieder an Schwung zu gewinnen. Also blickte Josua zur Sonne und sprach, Sonne, stehe still in Gibeon! Und du, Mond, im Tal Ajalon. Viele von euch waren in Israel. Ihr seid durch dieses Tal gefahren, auf dem Weg vom Flughafen nach Jerusalem. Und manchmal kann man dort beobachten, wie die Sonne zur selben Zeit untergeht und der Mond aufgeht. Und Josua sagte, Sonne, stehe still! Und du, Mond! Wie ihr wisst, übt die Sonne eine gravitative Anziehung auf alle Planeten aus, nicht nur auf die Erde. Wenn sie aufhört, diese Anziehung auszuüben, hört die Erde auf, sich zu drehen. Die Bibel sagt weiter, und kein Tag war diesem gleich, weder zuvor noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Mannes hörte. Denn der Herr kämpfte für Israel. Der Tag wurde verlängert, die Sonne ging nicht unter. In der chinesischen Geschichte gibt es Aufzeichnungen über einen Tag, der ungewöhnlich lang andauerte, zur Zeit Josuas und der Mauern von Jericho. Amen. Sonne, stehe still! Und wer ruft hier? Dort war es ein Befehlshaber der Armee des Herrn. Hier ist es ein blinder Bettler, der sagt, Jesus, erbarme dich über mich! Und Jesus stand still. Derjenige, der die Sonne stillstehen ließ, stand still. Nicht beim Ruf eines Reichen, sondern eines Bettlers, eines blinden, namenlosen Bettlers. Könige jener Tage hörten oft auf die VIPs, auf andere Könige, auf reiche Menschen. Aber dieser König hielt inne beim Schrei eines blinden Bettlers. Viele von uns würden denken, ach, ein armer blinder Bettler. Doch das sind wir. Wir sind die blinden Bettler. Wir alle sind blind. Und wir sind alle verloren in unserer Verlorenheit. Das Erstaunlichste ist, dass das, worauf wir am meisten stolz sind, unsere eigene Nichtigkeit ist. Wir suchen ständig nach Bestätigung durch andere. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in einer Welt, die vernetzter ist als je zuvor. Doch nie waren wir so einsam. Depressionen nehmen in einem beispiellosen Ausmaß zu. Selbstmorde geschehen wie nie zuvor. Die Zahlen steigen. Und doch sind wir angeblich so verbunden. Wir haben lauter Facebook-Freunde. Und dennoch waren wir nie so einsam. Die Antwort findet sich nicht in der Anzahl der Likes, die man erhält. Sie liegt darin, was du über Jesus sagst, wie du ihn siehst. Amen. Halleluja. Etwas über Jesus. Wenn ihr das Evangelium sorgfältig lest, werdet ihr feststellen, dass man Jesus nie durch Schmeicheleien dazu bringen kann, eine gute Meinung von einem zu haben. Auch kann man ihn nie durch Kritik oder schlechte Worte zu einer negativen Sicht auf einen selbst bewegen. Er durchschaut das alles. Wir mögen Menschen basierend darauf beurteilen, wie sie uns behandeln. Wenn sie uns schmeicheln, haben wir eine gute Meinung von ihnen. Wenn sie schlechte Dinge über uns sagen oder schreiben, haben wir eine schlechte Meinung. Das zeigt, dass wir nicht objektiv sein können. Der Herr ist da anders. Oft versuchten Menschen, ihm zu schmeicheln, doch er kam gleich zur Sache. Ihn zu sehen bedeutet, ihm ähnlich zu sein. Er ist durch und durch liebenswert. Also, Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden. Eben noch hatten sie ihm gesagt, er soll den Mund halten. Und was sagen sie ihm jetzt? Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab. Ich liebe es, wie er seinen Mantel abwarf. Wir alle sind selbstgerecht. Wir kleiden uns mit Feigenblättern ohne Blut. Und wir denken, wir seien gut bedeckt. Aber ein Salatdressing kann deine Sünden nicht verbergen. Gott war der Erste, der Tiere tötete, um Adam und Eva zu bekleiden. Wenn du dich selbst kleidest, hast du immer das Gefühl, dass etwas fehlt. Es ist unvollkommen. Doch wenn Gott dich kleidet, mein Lieber, meine Liebe, dann bist du wirklich gekleidet. Das ist ein Bild seines Sohnes, der kommen und dessen Blut vergossen werden sollte. Das symbolisierten die Tierhäute. Ohne das Vergießen von Blut gibt es keine Sündenvergebung. Und Jesus hat sein Blut vergossen. Preist Gott. Bartimäus warf seinen Mantel ab. Was bedeutet das? Ich komme nicht zurück, so wie ich gegangen bin. Ich lasse diesen Mantel hinter mir. Der Mantel ist eigentlich seine Sicherheit. Zu jener Zeit gaben sie Bettlern, wenn sie wirklich blind waren, einen Bettlermantel, damit die Leute erkennen konnten, dass es sich wirklich um einen Bettler handelte und nicht um einen Betrüger. Doch er warf ihn ab und kam zu Jesus. Seht auf diesen König. Und er sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni. Das ist die höchste Form der Ehrerbietung. Nicht einfach Rabbi, sondern Rabuni, oberster Meister oder Herr. Dass ich sehend werde. Ich liebe diesen König. Denk daran, wenn man zu einem König kommt, kommt man, um dem König zu gehorchen, ihm zu dienen, ihm Gaben zu bringen. Dieser König aber fragte einen blinden, namenlosen Bettler, was soll ich für dich tun? In einer Bibelübersetzung, was willst du, dass ich dir tun soll? Mit anderen Worten, ich stehe zu deiner Verfügung, du befiehlst mir. Gab es jemals einen solchen König? Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und er antwortet, Herr, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, Dein Glaube hat dich gerettet. Ich liebe das. Der Herr, wenn er jemanden heilt, sagt niemals, nun, du bist verpflichtet, mir zu folgen. Er sagt immer, geh deinen Weg. Zum Besessenen, den er von all diesen Dämonen befreit hatte, sagte er, geh nach Hause zu deinen Freunden. Die Tochter des Jairus gab er der Familie zurück. Den jungen Mann aus Nain, von den Toten auferweckt, übergab Jesus seiner Mutter. Er sagte, geh nach Hause. Er sagte, geh deinen Weg. Er verpflichtet nie die Person, die er heilt. Das ist Gnade. Ja, er hatte Jünger, aber er machte die Nachfolge nie zur Bedingung der Heilung. Er verpflichtete sie nie. Zu den Leuten, die ihre Netze wuschen, Andreas und Johannes, sagte er, folgt mir, und sie folgten ihm. Matthäus war beschäftigt, Geld bei der Steuereintreibung zu sammeln. Und dann sagte er, folge mir. Er ließ alles zurück und folgte ihm. Doch wenn er jemanden heilt, sagt er daraufhin nie, folge mir. Er macht seine Heilung, seine Gnade, nicht zu etwas, das dich verpflichtet. Ich liebe ihn. Jesus zu sehen, bringt meine geistlichen Hormone zum Sprudeln. Darum geht es. Wir müssen nicht immer fragen, was kann ich lernen? Es geht nicht um dich. Eines der besten Dinge, die du lernen kannst, wenn du seine Schönheit siehst, ist, ihn zu verehren, ihn zu genießen. Der Vater wünscht sich mehr als alles andere, dass die Bibel ein Bilderbuch seines Sohnes für dich wird. Und dass du, wenn du ihn betrachtest, überrascht bist, dass du tatsächlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt wirst, in das Ebenbild des Herrn. Halleluja. Beachtet, was er dem blinden Mann sagte, geh hin. Doch die Bibel berichtet, und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Er folgte Jesus auf seinem Weg. Anders ausgedrückt, Jesus sagte, geh deinen Weg. Und der Mann erkannte, ja, mein Weg ist dein Weg. Halleluja! Welch ein Retter! Welch ein Gott! Und Gott heilt auch jetzt Menschen im Namen von Jesus. Danke, Herr! Danke, Herr! Preis sei dem Herrn, danke, Herr Jesus. Wenn jemand von euch unter Gelenkproblemen leidet, bitte ich dich jetzt im Namen von Jesus aufzustehen. Jemand hat ein Problem mit der rechten Schulter, Probleme mit dem Ellbogen. Fang an, diese Bereiche zu bewegen, im Namen von Jesus. Preis sei dem Herrn. Danke, Herr. Auch jemand mit Nackenproblemen ist hier. Jemand konnte seinen Nacken nicht vollständig drehen. Doch jetzt kannst du ihn drehen. Sieh, was der Herr getan hat. Danke, Jesus. Kopfschmerzen verschwanden, während das Wort gepredigt wurde. Wenn das auf dich zutrifft, steh bitte auf, wenn die Kopfschmerzen dich verlassen haben. Einige von euch leiden schon seit einiger Zeit daran. Diejenigen von euch, die stehen, wenn ihr wisst, dass die Beschwerden verschwunden sind, winkt gut sichtbar mit den Armen. Es finden Heilungen aller Art statt. Es ist noch jemand hier. Du hast einen geliebten Menschen, der sich in der letzten Zeit erbrechen musste. Ein naher Verwandter. Vielleicht dein Kind, ein älteres Kind. Geh nach Hause und du wirst feststellen, dass es ihm gut geht. Schreibt uns und lasst uns wissen, was geschehen ist, welche Zeugnisse weitergegeben wurden. Wenn ihr jetzt noch nicht wisst, dass es euch gut geht, es aber später herausfindet, bitte schreibt uns und lasst uns wissen, was passiert ist. Gebt Jesus all das Lob, die Ehre und alle Anerkennung. Danke, Jesus. Wie viele von euch wissen, dass Jesus heute lebt und derjenige, der Bartimäus heilte, auch euch heilen wird? Vor vielen Jahren, als Josua Jericho erobern wollte, begegnete er am Vorabend der Schlacht einem Mann mit gezogenem Schwert. Und er fragte, bist du für uns oder gegen uns? Auf welcher Seite stehst du? Bist du hier, um für uns zu kämpfen oder für den Feind? Und der Mann sagte, ich bin der Hauptmann der Heerscharen des Herrn. Ich bin nicht hier, um Partei zu ergreifen, ich bin hier, um die Führung zu ergreifen. Dieser Mann war Jesus vor seiner Menschwerdung, denn er sagte zu Josua, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Und die Bibel berichtet, dass Josua ihn anbetete. Derselbe Jesus kam jetzt in menschlicher Gestalt nach Jericho. Doch jetzt ist kein Schwert in seiner Hand, nur Heilung. Wer von euch ist auch froh, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade stehen? Jesus brachte Gnade. Gebt Jesus alles Lob, alle Ehre und alle Anerkennung. Jeder Kopf geneigt, jedes Auge geschlossen. Lieber Zuschauer, vielleicht erkennst du, dass du verloren bist. Ich spreche nicht darüber, wie gut du bist oder wie gut du gewesen bist. Nicht über deine Taten. Ich meine, du weißt, dass du verloren bist und dass Rettung nur im Namen von Jesus zu finden ist. Nur sein Blut kann dich weißer als Schnee waschen. Was könnte weißer sein als Schnee? Manchmal ist Schnee so hell, dass man Sonnenbrillen tragen muss, um nicht geblendet zu werden. Und dennoch sagt die Bibel, wenn das Blut von Jesus dich wäscht, wirst du weißer als Schnee. Lieber Zuschauer, möchtest du im Blut von Jesus gewaschen werden? Möchtest du von Neuem geboren werden? Wenn ja, dann sprich mir jetzt folgendes Gebet nach. Vater im Himmel, danke für das Geschenk deines Sohnes. Danke, dass du mich liebst und Jesus gesandt hast, um für meine Sünden als mein göttlicher Stellvertreter zu sterben. Am Kreuz trug er alle meine Sünden und meine gesamte Strafe, bis es vollbracht war. Und du hast ihn von den Toten auferweckt, als Zeichen dafür, dass alle meine Sünden getilgt sind. Jesus Christus ist mein Herr. Und von nun an bin ich überaus gesegnet, hochbegünstigt und tief geliebt im Namen von Jesus. Und alle sagen Amen. Stehen wir gemeinsam auf, lobt den Namen Jesus. Preist den Herrn. Einige von euch machen sich bald auf in den Urlaub. Wir wollen für Schutz beten. Nehmt den Schutz niemals als selbstverständlich hin. Erhebt eure Hände. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deine Engel beauftragt hast, über dein Volk zu wachen. Ich bete im Namen von Jesus, dass du, Herr, in der kommenden Woche deine Engel aussendest, um über diejenigen zu wachen, die reisen, und auch über diejenigen, die hier sind, und sie auf all ihren Wegen vor jedem Übel schützt. Beschütze dein Volk, Herr, in dieser Woche vor jeglichem Schaden, jeder Gefahr, jedem Unfall, jedem Terror und vor Tragödien, sowie vor jeder Infektion und Krankheit. Vater im Himmel, im Namen von Jesus bete ich, dass du vor ihnen hergehst und alle krummen Wege gerade machst. Danke, Vater, für das Geschenk deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, das größte Geschenk, das wir je erhalten können. Gib uns deinen Geist der Weisheit und Offenbarung, dass wir in der kommenden Woche unseren Herrn Jesus immer mehr sehen. Im Namen Jesu. Und alle Kinder Gottes sagen Amen. Gott segne euch. Wir sehen uns wieder. Amen.